mal zahm und von der Arbeit lahm, dann will ich meine Ruh, nicht rum und nicht dazu. Doch wenn's mich plötzlich packt, bekleidet oder nackt, dann kenn ich kein Pardon. Possessibob, Possessibob, heut wird noch was kaputt. Der einigermaßen geschmacklosen Musik am Beginn. Dennoch herzlich willkommen bei Sachzwang FM und guten Abend. Heute eine Sondersendung zum 75. Jahrestag der Novemberpogrome in Deutschland 1938. Wir haben heute zwei Beiträge im Programm. Der erste befasst sich mit einer Chronologie der diskriminierenden und schließlich in den Massenmord des Holocaust mündenden Maßnahmen des deutschen Staates und der deutschen Normalbevölkerung. Und dieser Beitrag kommt von Rainer Bakoni. Nazi-Deutschland und die Ermordung der Juden Europas. Der zweite Beitrag ist ungefähr doppelt so lang und versucht das Ganze theoretisch zu ergründen. Woher kommt diese Brutalität, diese Verrohung, dieser Hass? Was geht in den Antisemiten vor sich, bis es so weit kommt? Wie kommt es zu einer solcher Art konformistischen Rebellion? Und inwiefern ist der Antisemit normal und möchte es auch sein? Damit hat sich Rolf Pohl beschäftigt, 2009. Der antisemitische Wahn. Aktuelle Ansätze zur Psychoanalyse einer sozialen Pathologie. Und natürlich ist das eine Gratwanderung. Man will natürlich die Antisemiten nicht verstehen oder den Antisemitismus rationalisieren. Gleichwohl muss man den Wahnsinn analysieren, psychoanalysieren, um seine Genese gezielt bekämpfen zu können. Sofort nach ihrer Konsolidierung begann die konservativ-nationalsozialistische Regierungskoalition mit der Umsetzung ihres antisemitischen Programms. Am 1. April 1933 führten die Verbände der NSDAP, unterstützt durch weitere rechte paramilitärische Verbände und vor allem den Staatsorganen, den sogenannten Boykotttag durch. Die gewalttätigen Aktionen, bei denen Fensterscheiben beschmiert, Kanzleischilder beschädigt, die Zugänge zu Firmen und Praxen versperrt und regelrechte Treibjagden auf Juden abgehalten wurden, richteten sich hauptsächlich gegen jüdische Geschäftsinhaber, aber auch gegen jüdische Professoren, Lehrer, Studenten, Schüler, Rechtsanwälte und Ärzte. Das mit diesen Straßenaktionen anvisierte Ziel der völligen sozialen Ausgrenzung verfolgte denn auch das unmittelbar anschließend erlassene Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933. Es führte zum Ausschluss der jüdischen Beamten aus dem Staatsdienst und lieferte zudem die erste juristische Definition dessen, wer in Zukunft als Jude oder Jüdin zu gelten habe. In kurzer Folge erfolgten dann Erlasse und Gesetze, die die Juden aus den Sportvereinen, den Schwimmbädern, den Berufsverbänden und den zivilen Arbeitsplätzen der Reichswehr ausschlossen, den Zugang zu den Oberschulen und Hochschulen begrenzten und sämtliche seit dem Ersten Weltkrieg erfolgten Einbürgerungen zurücknahmen. Bereits diese Auswahl aus den Sofortmaßnahmen der nationalsozialistischen Regierung zeigt die integrale Stellung des Antisemitismus in der nationalsozialistischen Politik und spiegelt dessen ständige Präsenz als nationales Programm wider. waren sie doch zu einer Zeit erfolgt, in der Staat und NS-Bewegung mit der blutigen Zerschlagung der politischen Opposition vollauf beschäftigt zu sein schienen. Nach der endgültigen Etablierung des nationalsozialistischen Staats mit den sogenannten Gleichschaltungen erfolgte eine Phase der Vereinheitlichung und Radikalisierung der staatlichen antijüdischen Maßnahmen. Die Gesetze, die am 15. September 1935 auf dem Parteitag in Nürnberg erlassen wurden, entzogen den aufgrund ihrer Rasse zu Juden definierten die Staatsbürgerschaft, verboten Eheschließungen mit arischen Deutschen und stellten sexuelle Beziehungen zwischen jüdischen und arischen Menschen unter Strafe. Nach einer Phase der gesteigerten antisemitischen Hetze in der Presse und öffentlichen gewalttätigen Angriffen traf die legale Ausgrenzung in der sich formierenden Volksgemeinschaft auf allgemeine Zustimmung. Die Gesetze, welche die rassische Definition der Juden ohne die 1933 noch zugestandenen Ausnahmen festschrieben und ihre Ausgrenzung aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einheitlich regelten, bildeten das Kernstück der administrativen Vorbereitung des Genozids. Ihre Popularität zeigt deutlich die Verankerung des Antisemitismus in der deutschen Bevölkerung. Das Ergebnis der Rassegesetze war die gesellschaftlich wirksame Trennung der jüdischen von der arischen Bevölkerung, die Verfestigung der Rechtlosigkeit und durch die weitreichenden Arbeits- und Verdienstverbote der allgemeine Entzug der Lebensgrundlagen der als jüdisch definierten Menschen. Zahlreiche Menschen jüdischen Glaubens oder zugeschriebener jüdischer Rasse erkannten, dass ein Weiterleben in Deutschland unmöglich werden würde und betrieben ihre Auswanderung. Allerdings boten selbst die Nürnberger Gesetze noch die Fiktion einer Rechtsförmigkeit der Ausgrenzungsmaßnahmen, und so manche setzten doch noch Hoffnungen auf diese scheinbare Möglichkeit wenigstens des Überlebens in Deutschland. Die jüdische Gemeinschaft reagierte auf die Bedrohung mit der schon in der Weimarer Zeit angestrebten, aber in Ansätzen stecken gebliebenen Etablierung einer Reichsvertretung der deutschen Juden. Die Einigung war mühsam. Weit auseinander lagen die verschiedenen Positionen zwischen Zionismus und extremer Assimilation, zwischen den Schattierungen der Orthodoxie und denen des Liberalismus, sowie zwischen der Metropole Berlin und vor allem den süddeutschen Gemeinden. Neben dem organisatorischen Näherrücken entstand auch ein stärkeres Bewusstsein der Gemeinsamkeit. Der Ausschluss aus dem Alltagsleben der Volksgemeinschaft wurde durch eine Intensivierung religiöser, politischer und kultureller Tätigkeiten beantwortet. Zwar wurde der Anspruch, Teil der deutschen Gesellschaft zu sein, so lange wie möglich auch öffentlich aufrechterhalten, doch blieb angesichts der gesellschaftlich durchgängigen Ausgrenzung nur mehr die Rückbesinnung auf die jüdische Gemeinschaft. Mit schwindender Hoffnung auf einen baldigen Zusammenbruch des Regimes konzentrierten sich die Anstrengungen der jüdischen Organisationen immer mehr auf konkrete Hilfestellung bei den sich auftürmenden Problemen. Sie boten Unterstützungsleistungen für die aller Einkünfte beraubten Entlassenen, leisteten Hilfen für neue Ausbildungen, die auch bei einer Emigration hilfreich sein könnten, organisierten die Eingliederung der aus den kleinen Orten in die großen Gemeindezentren, vor allem natürlich Berlin, Flüchtenden, betrieben aber auch die Ausweitung kultureller Aktivitäten. Die bedrängte Lage spiegelte sich auch in der veränderten Haltung der Verbände zur Emigration sowie zur Siedlungsbewegung in Palästina. Die Unterstützung einer vorbereiteten und organisierten Auswanderung sollte von nun an einen immer bedeutender werdenden Bereich der Verbandsarbeit bilden. Für die kleiner werdende und zunehmend ausgeplünderte jüdische Gemeinschaft in Deutschland wurden die Grenzen stetig enger gezogen. Hatten zunächst wirtschaftliche und außenpolitische Überlegungen die NS-Führung bei der Durchführung offensichtlich gewalttätiger und illegaler staatlicher Maßnahmen gebremst, so war nach den weitgehend erfolgten Arisierungen und der mit der erfolgreichen Übernahme Österreichs erwiesenen außenpolitischen Stärke und militärischen Potenz die Hemmschwelle deutlich gesunken. Die in den letzten Oktobertagen 1938 gewaltsam durchgeführten Massenausweisungen polnischstämmiger Juden bildeten den Auftakt zum reichsweiten Pogrom vom 9. und 10. November 1938. Hiermit erfolgte der entscheidende Schlag gegen die deutsche jüdische Gemeinschaft. Die gewalttätigen Ausschreitungen mit materiellen Schäden in mehrfacher Millionenhöhe, Tausenden von Verletzten und Hunderten ermordeter und in den Selbstmord getriebener markieren das definitive Ende des Selbstverständnisses der jüdischen Gemeinschaft als deutsches Judentum. Der Pogrom kennzeichnet einen Einschnitt in der staatlichen Verfolgung. Ließ die bisherige Strategie der Ausgrenzung und Vertreibung noch den Schein staatlich-rechtlichen Handelns bestehen, so würde nun die Bedingungslosigkeit des nationalsozialistischen Antisemitismus und die radikal gewalttätige staatliche Praxis offenbar. Die alte antisemitische Parole von der Vernichtung des Judentums meinte nun ganz offen nicht mehr bloß die Beseitigung des geistigen Judentums im Sinne jüdischer kultureller und gesellschaftlicher Existenz, sondern verwies auf die Möglichkeit des Massenmords. Die Beteiligung zahlreicher Deutscher, die nicht in den Parteiverbänden organisiert waren, und das Fehlen jedes Widerstands oder auch lediglich echter Anteilnahme bei lebhaftem Widerspruch gegen die Zerstörungen von Wertgegenständen verdeutlicht die weitgehend erreichte Homogenisierung der Volksgemeinschaft. Der Test für die Unterstützung gewalttätiger und mörderischer Methoden durch die Deutschen war bestanden. Doch die Effizienz derartiger, nur ungenau zu lenkender Massenaktionen war der NS-Führung zu gering. Den weiteren Kampf gegen das Judentum gedachten sie planmäßiger und unter direkter Einbeziehung des staatlichen Apparats zu führen. 2600 jüdische Männer wurden für Wochen und Monate in Konzentrationslager gesperrt und wurden nach schweren Misshandlungen erst gegen die Zusage der Ausreise aus Deutschland sowie der Bezahlung einer Sühneleistung von 1 Milliarde Mark wieder entlassen. Gleichzeitig wurden die nun völlig verarmten, noch in Deutschland verbliebenen nicht-arischen Menschen vollständig erfasst und in ein Zwangsarbeitssystem, den sogenannten geschlossenen Arbeitseinsatz, gepresst. Alle erwachsenen Frauen und Männer wurden in bewachten und von den arischen Arbeitern abgeschirmten Gruppen zu schwerer und entwürdigender Arbeit gezwungen. Sie wurden mit ihren Angehörigen in eingezäunten Baracken und sogenannten Judenhäusern zusammengepfercht und waren sozial völlig isoliert. Alle Einrichtungen der jüdischen Gemeinden wurden direkt von der Gestapo kontrolliert. Sie waren seitdem auch für alle Belange der Nicht-Konfessionellen, von den Rassegesetzen aber als Rassejuden, gebrandmarkten Menschen zuständig. Diese Zwangsgemeinschaft aus Menschen unterschiedlicher Konfessionen, die nur die Verfolgung zusammengebracht hatte, wurde in der Folge gezwungen, selbst die Verwaltung ihrer Aussonderung zu übernehmen. Die Jüdinnen und Juden waren nun vollkommen rechtlos. Sie konnten keine Institution des Staates mehr nutzen, waren aus Kranken- und Rentenversicherungen gedrängt worden und selbst ihrer geringsten persönlichen Habe beraubt. die Pfennigbeträge, die als Entlohnung für die Zwangsarbeit von privaten Betrieben und staatlichen Stellen bezahlt wurden, gelangten auf die Konten der jüdischen Verbände. Diese wurden gezwungen, mit diesem Geld in erster Linie die Verwaltungskosten für die Organisation des Vertreibungs- und Vernichtungsapparats zu tragen. Lediglich mit dem verbliebenen Rest konnten Nahrungsmittel, Kleider und Brennstoff für die Zwangsarbeiter und deren Angehörige beschafft werden. Die in Deutschland noch lebenden Juden waren nach dem Pogrom völlig isoliert und verelendet. Mit der Eroberung Polens 1939 begannen die Deportationen. In Güterwaggons gepfercht wurden die Verzweifelten ins ehemalige Polen und ab 1941 in die besetzte Sowjetunion transportiert. Dort starben sie an Hunger und Seuchen oder wurden Opfer der Massenerschießungen. Im Herbst des Jahres 1941 wurden die Vergasungseinrichtungen der Aktion T4, so der Tarnname für die organisierten Morde an den Insassen der Psychiatrien und Pflegeheime, in die Todeslager im besetzten Polen verlegt. Die Maschinerie der industrialisierten Vernichtung lief ab 1942 auf Hochtouren. Täglich rollten die Züge aus dem gesamten besetzten Europa nach Auschwitz, Treblinka, Sobibor und Belzec. Nach 1943 überlebten in Deutschland, beständig von Entdeckung und Deportation bedroht, nur noch die Untergetauchten, die wenigen von den NS-Behörden noch benötigten jüdischen Funktionäre, sogenannte Mischlinge und die in privilegierter Mischehe Lebenden. Die Stationen des Massenmords, den die Deutschen an den Juden Europas begingen, werden im Folgenden in Aufzeichnungen aus der Hand der Opfer dargestellt. Mit diesen Schilderungen, teils Zeitdokumente, die in Verstecken überdauerten, teils späteren Niederschriften von Überlebenden, soll die Sicht der jüdischen Opfer in das Zentrum der Betrachtung gestellt werden. Wistzkow, 9. September 1939. Am Montag durchsuchten die Deutschen das ganze Haus und entdeckten mich. Sie schmissen mich auf den Boden wie einen Sack und traten mit den schweren Stiefeln nach mir. Ich schrie nicht, ich stöhnte nicht einmal, ich brachte keinen Ton heraus. Sie zerrten mich auf die Straße, wo 500 andere Juden standen, die sie im Versteck gefunden hatten. Ein paar Leute fassten mich unter. Die Deutschen führten uns aufs Feld und ließen uns mehrere Stunden stehen. Man hielt mich untergefasst, weil sie drohten, wer sich hinsetzt, der wird erschossen. Plötzlich fuhr ein Auto mit einem Maschinengewehr vor und die Menschen fielen um wie umgemäht. Ich stürzte mit den anderen. Ich wusste nicht, bin ich tot oder lebendig. Es war schon ganz dunkel, als ich einen Tritt in der Seite spürte. Ich dachte vor Schreck, dass die Toten auferstehen. Nach dem zweiten Tritt wandte ich den Kopf und erblickte Herrn Stansky. Er half mir hoch und schleifte mich in den Wald. Er sagte, sofort als die Schüsse ertönten, habe er sich fallen lassen und sich totgestellt. Er habe geprüft, ob noch jemand am Leben sei, aber außer mir habe sich niemand bewegt. Die Mauern wurden enger. Das Haus Lesno 15 wurde am frühen Morgen umstellt und abgeriegelt. In unserer Wohnung im 5. Stock hörten wir den Tumult der in den Hof strömenden Truppen, einen ohrenbetäubenden Pfiff und dann den lauten deutschen Ruf: Alle Juden raus, schnell, schnell, alle Juden herunter. In Polnisch wiederholt. Darauf folgten trappelnde Geräusche im Treppenhaus hinunter ins Verderben. Dann Schreie, Brüllen, Pfiffe, Klagen im Hof. Schließlich fielen 2 Schüsse. Es war entsetzlich. Wir blieben in der Wohnung, wartend, lauschend. Wir hatten schon vor langer Zeit beschlossen, nicht zu gehorchen, nicht auf Befehl hinunterzugehen. Sofort erschossen zu werden, schien uns weit besser als ein langes, langsames Sterben unter Schmerzen und Demütigungen. Folgten wir der Aufforderung, hatten wir keinerlei Möglichkeit, davon zu kommen. Folgten wir ihr nicht, hatten wir wenigstens eine geringe Überlebensaussicht. Also saßen wir still und lauschten. Dienstag, 1. September 1942. Der erste Tag des nunmehr 4. Kriegsjahres brachte uns schon am Morgen die entsetzliche Nachricht, dass die Deutschen sämtliche Spitäler im Ghetto räumen. Am frühen Morgen war die ganze Gegend um die Spitäler umstellt und ausnahmslos alle Kranken wurden auf Lastwagen geladen und aus dem Ghetto geschafft. Da man aus den Berichten der Zugesiedelten aus der Provinz inzwischen weiß, wie die Deutschen derartige Aussiedler abfertigen, entstand in der Stadt eine Riesenpanik. Beim Verladen der Kranken spielten sich erschütternde Szenen ab. Die Menschen wissen, dass sie in den Tod gehen. Sie setzten sich sogar zur Wehr gegen die Deutschen und man musste sie mit Gewalt auf die Wagen laden. Juli 1944. Jiddisch. Ich habe keine Kraft mehr, keine Geduld, keine Nerven. Das, was ich habe, ist ein unbeschreiblicher Ekel gegenüber der Welt und den Menschen, der Masse und der Menschheit, gegenüber Doktrinen und Dogmen. Ich glaube an nichts auf dieser Welt. Nein, wer so tief sinken kann wie der heutige Mensch, kann nichts anderes sein als ein misslungenes Experiment der Natur, worüber sie gewiss Bedauern empfindet. Abtransport nach Auschwitz. Ich weiß heute nicht mehr, was mich bewogen hat, ihr zu erzählen, dass ich Cello spielte. Unter den vorherrschenden Bedingungen schien dies Stück Information nicht gerade von welterschütternder Bedeutung zu sein. Die Reaktion war umso erstaunlicher, da sie so vollkommen unerwartet kam. Sie sagte: »Das ist ja fantastisch. Stell dich abseits, bleib dort stehen und warte.« Ich hatte keine Ahnung, wovon sie redete, tat aber, was sie mir sagte, stellte mich abseits von allen anderen und wartete. Splitternackt, mit rasiertem Kopf und einer Zahnbürste in der Hand. Damals wusste ich noch nicht, was für ein großes Privileg schon allein diese Zahnbürste war. Ich wartete also und wartete, ohne Vorstellung, worauf ich eigentlich wartete. Inzwischen war der Block leer geworden und ich war allein. Ich sah mich um und bemerkte, dass an der Decke Duschen angebracht waren. Es sah genauso aus, wie ich mir die Gaskammern vorgestellt hatte. Was ich nicht wusste, war, dass ich mich in der Sauna befand. Damals diesen Block. Es war der Entlausungs- und Badeblock. Ich war vollkommen verwirrt und dachte, dass nun der Moment gekommen sei, auf den ich mich in so vielen qualvollen Nächten im Gefängnis vorzubereiten versucht hatte. Man hatte zu Anfang nur eine ganz vage Vorstellung, wie eine Gaskammer funktioniert. Später haben wir einiges dazu gelernt. Als Resistanceangehörige in Auschwitz. Nach wenigen Tagen sangen fast alle Französinnen, wenn wir stundenlang zwischen den Blöcken herumlungerten. »Wie könnt ihr nur singen? Und sogar noch fröhliche Lieder. Habt ihr keine Angst?« fragten uns die Polinnen und Ungarinnen, während die Holländerinnen mitzusingen versuchten. Als wir einige Male sogar einen Kreis bildeten und Ringelreihen tanzten, fingen sie an zu weinen. Das kann nicht gut gehen. Die Deutschen werden euch und uns bestrafen. Die Kapos haben schon auf die frechen und leichtsinnigen Französinnen geschimpft. Die Lagerleitung begriff sehr rasch, dass uns die musikalischen Manifestationen Kraft und Mut verliehen. Wer so sang, wehrte sich gegen die völlige Versklavung. Als wir etwa 14 Tage in Birkenau waren, kam der Befehl der Lagerleitung, der uns von den Blockältesten hämisch übermittelt wurde. Es durften im Lager nur noch deutsche Lieder gesungen werden. Strengstes Verbot, in einer anderen Sprache zu singen. Sabotage. Eines Tages erreichte uns die Nachricht, es sei eine Besichtigung des Kraftwerks bei einem Probelauf der Turbine 4 geplant. Ich leitete die Information an Fred Salomon weiter, einem Bochumer Häftling aus dem Elektrikerkommando, den ich aus der Lehrwerkstatt in Dortmund kannte. Er versicherte mir: Geht in Ordnung, ich weiß Bescheid. Verlass dich nur auf mich. An dem Tag, als die Besichtigung stattfand, konnten wir oben auf den Trägern des Stahlgerüsts unauffällig beobachten, was unten vorging. Die hohen Herren erschienen wie angekündigt beim Kraftwerk und große Reden wurden geschwungen, bevor einer der Techniker zu dem großen Schaltkasten ging, an dem ein Hebel nach unten gerissen wurde, um die Turbine zu starten. Statt zu demonstrieren, wie viel Kilowattstunden sie auf vollen Touren liefern konnte, gab es in dem Moment, als der Hebel den Kontakt berührte, einen lauten Knall. Wir konnten eine große Stichflamme und Qualm sehen. Der Geruch von verbrannten Kabeln stieg uns in unsere Nasen. Fred Salomon hatte für Kabelsalat gesorgt. Rabbi Elisa. Als wir später vor dem Block zum Abmarsch auf dem Appellplatz bereitstanden, kam der Blockälteste mit einer Liste in der Hand und sagte: Ich werde einige Häftlingsnummern vorlesen. Jeder, der aufgerufen wird, meldet sich mit hier. Diejenigen, die genannt werden, rücken nicht zur Arbeit aus. Die gehen vom Appellplatz mit mir zum Block zurück. Dass mir nur ja keiner fehlt, verstanden? Dann verlas er etwa 20 Nummern. Die von Rabbi Elisa war dabei. Nach dem Appell formierten der Blockälteste und der Stubendienst diejenigen, die zum Block zurückgehen mussten. Da sah ich, wie der Schames zum Rabbi ging und ihn mit Gewalt aus der Gruppe ziehen wollte. Ich hörte, wie der Rabbi zu ihm sagte: Nein, das geht nicht. Ich bin schon sehr schwach. Ich halte es sowieso nicht mehr lange aus. Und ich will mit gutem Gewissen zum lieben Gott gehen. Ich begriff, dass der Schames seinen Rabbiner vor der Gaskammer retten und sich selbst opfern wollte. Aber die Augen des Rabbi waren nicht traurig, sie schienen voller Hoffnung. Wir wollten uns vor dem Abmarsch von ihm verabschieden, aber der Blockälteste jagte uns mit Tritten zurück. Wir mussten uns bei unserem Kommando aufstellen. Der Schames weinte und wir sprachen lange kein Wort. Abends erfuhren wir vom Stubendienst, dass die Kleidung der Vergasten mit dem gleichen Lastwagen in die Desinfektionsstation zurückgebracht worden war. Der Stand der Kleider muss stimmen, nur die Vergasten werden von der Liste gestrichen. Ordnung muss sein. Sonderkommando. Die Erfindung und die Aufstellung der Sonderkommandos ist das dämonischste Verbrechen des Nationalsozialismus gewesen. Hinter dem pragmatischen Gesichtspunkt, arbeitsfähige Männer einsparen, anderen die schauerlichsten Aufgaben aufzwingen, hinter dem pragmatischen Gesichtspunkt kommen noch weitere, subtilere Gründe zum Vorschein. Mithilfe dieser Einrichtungen wurde der Versuch unternommen, das Gewicht der Schuld auf andere, nämlich auf die Opfer selbst, abzuwälzen, sodass diesen, zur eigenen Erleichterung, nicht einmal das Bewusstsein ihrer Unschuld bleiben würde. Es ist weder leicht noch angenehm, diesen Abgrund von Niedertracht auszuloten, aber dennoch bin ich der Meinung, dass man es tun muss. Denn was gestern verübt werden konnte, könnte morgen noch einmal versucht werden, und uns selbst oder unsere Kinder betreffen. Man ist versucht, den Blick abzuwenden und die Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, aber dieser Versuchung müssen wir widerstehen. Denn die Existenz des Sonderkommandos hatte eine Bedeutung, sie enthielt eine Botschaft. Wir, das Herrenvolk, sind eure Vernichter, aber ihr seid nicht besser als wir. Wenn wir es wollen, und wir wollen es, sind wir nicht nur in der Lage, eure Körper zu vernichten, sondern auch eure Seelen, so wie wir unsere eigenen Seelen vernichtet haben. Das Leben zählte nicht mehr, der Tod war zu nah. Was geschieht mit einem Menschen, wenn er so viele Leichen sieht, ständig Tausende von Toten? Was soll man machen? Man konnte nichts machen. Dort waren wir jeden Tag, einen Monat, 2 Monate, 8 Monate habe ich das gesehen, ohne Unterbrechung. So starben Millionen von Juden, Sklaven des Pharao. Wir kannten die Sprache nicht, wir wussten nicht, wo wir waren, wussten nichts, wir waren wie ein Wrack. Nehmen Sie einen Wrack, was kann das machen? Immerzu sieht man nur den Tod. Heute stirbt der oder jener, morgen in der Frühe oder am Nachmittag bist du selbst an der Reihe. Unser gesamtes Denken ging nur auf den Tod. Außer an den Tod dachten wir an nichts anderes. Der Tod wurde etwas Alltägliches, das Warten auf den Tod wurde eine ganz normale Sache. So war das dort. Gab es denn in unserem Alltag etwas anderes? Glaubten Sie nicht daran, lebend davonzukommen? Wir alle sagten uns, wir leben mitten im Tod, als hätten wir die Todesstrafe erhalten. Wir wussten nicht, wann man uns umbringen würde, wussten nichts. Es war schlichtweg verboten, daran zu denken, lebend entkommen zu können. Besser überhaupt nicht denken, nichts. Manchmal fragte ich mich, warum weiß man draußen in der Welt nicht, was hier vor sich geht? Wie setzten Sie sich damit auseinander? Ich weiß nicht. Ich habe keine Erklärung. Ich aß, trank Kaffee, trank Tee, alles zwischen den Leichen. Tausende, viele tausende Leichen. Dort, wo man die Leichen aus der Gaskammer herausholte, aß man auch, trank mit den Leichen. Jetzt, wo ich daran denke, weiß ich wirklich nicht, wie ein Mensch unter diesen Bedingungen leben kann. Wie? Wie? Ich weiß es nicht. Wie? Leichen. Menschen heutzutage sehen im alltäglichen Leben einen Toten und sind völlig erschüttert. Hier sahen wir Tausende und Abertausende, kleine Kinder, Alte, junge, schwangere Frauen. Wer war nicht dort? Ein ganzes Volk. Hielten Sie die religiösen Gebote in Birkenau? Nein, ich konnte es nicht. Ich habe nichts gegen die Religion, aber dort, wo ich es gewünscht hätte, da habe ich keine Zeichen oder Wunder gesehen. Gab es Fälle von Selbstmord unter den Sonderkommandohäftlingen? Wenn man nicht schuldig wurde, hatte man keinen Grund, sich selbst umzubringen. Man wollte leben. Die Menschen wollten leben. Selbst wenn sie überhaupt keine Chance hatten. Das heißt, Sie haben ein reines Gewissen. Ja. Die Evakuierung. Unser Zug war noch nicht abgefahren, als wir Gewehrschüsse hörten und das jämmerliche Geschrei der Unglücklichen, die auf der Rampe standen. Alle wurden von der SS bestialisch ermordet. Endlich fuhr der Zug von Gleiwitz ab, hielt dann aber ständig unterwegs an. Nach einigen Stunden in den Waggons öffneten SS-Leute die Türen und befahlen: Aussteigen! Wir befanden uns im Freien, in der Nähe eines Waldes, erst einige Kilometer von Gleiwitz entfernt. Die Bahnstrecke war von alliierten Fliegern zerstört worden und unser Zug konnte nicht weiterfahren. Also mussten wir wieder zu Fünfen antreten und weiter marschieren. Simon, Josef und ich hielten uns in einer Reihe. Dicht neben mir ging ein junger SS-Posten. Er war etwa 20 Jahre alt. Dauernd knurrte er uns an. Wollt ihr wohl laufen, ihr faulen Hunde? Wartet nur, ich werde euch laufen lehren. Und er warf uns Blicke voll Wut und Abscheu zu. Gierig sogen unsere Nasen den Duft des frischen Schnees ein und unsere Augen erfassten die Weite, die uns umgab. Der junge SS-Mann neben mir rief dem Posten vor ihm zu. Guck mal, was ich dir für Hunde mitgebracht habe. Der Posten vorne drehte sich um. Der junge SS-Mann zeigte auf seine Taschen, die voll Munition für sein Gewehr waren. Er zeigte darauf und sagte grinsend, »Wenn die Hunde nicht gehen wollen, weißt du, dann...« Dabei machte er mit seinem Gewehr eine entsprechende Geste. 200 Patronen habe ich bei mir. Vielleicht sind es zu wenig. Die Hunde sollen mich kennenlernen.« Bergen-Belsen. Nach dem schweren Weg von Bremen bis Bergen-Belsen und dieser Nacht waren wir verbittert und erschöpft. Ein sonderbarer, schwerer, unbekannter Geruch, der Brechreiz und Kopfschmerz verursachte, lag in der Luft. Die Kameradin neben mir wollte etwas sagen. Ihr Gesicht war kreidebleich. Es sah so aus, als würde sie gleich ohnmächtig. »Was fehlt dir?« flüsterte ich. Ihre Augen sagten mir, dass ich nach hinten schauen sollte. Langsam drehte ich den Kopf. Instinktiv stellte ich mich auf einen schrecklichen Anblick ein. Selbst mit viel Fantasie kann man kein so grauenvolles Bild heraufbeschwören, wie es sich mir bot. Im ersten Augenblick konnte ich gar nicht fassen, was hinter meinem Rücken geschah. Ich sah bis auf die Knochen abgemagerte Männer, die nur noch entfernt an Menschen erinnerten. An ihren Skelettkörpern hingen schmutzige Fetzen. Sie gingen mit gesenktem Kopf hintereinander her. Mit ihren Fetzen umwickelten Händen zogen sie irgendetwas mit sich. Als ich die rätselhaften Pakete genauer betrachtete, wurde mir noch elender. Es waren Menschen. Sie lagen mit dem Rücken auf dem Boden. Ihr Kopf bewegte sich hin und her, hüpfte auf und nieder, die ausgebreiteten Arme schaukelten. Lebende Skelette zogen Tote. Sie bewegten ihre stockdünnen Beine wie bei einem Totentanz, teilnahmslos und offensichtlich mit dem letzten Rest ihrer Kraft. Die Befreiung. Es war uns bewusst, dass ungewöhnliche Dinge vor sich gingen. Immer seltener sahen wir SS-Personal. Wir saßen da und warteten auf das Ende, verlassen und dem Schicksal ausgeliefert. Eigentlich hätten wir bei dem Gedanken, dass die Freiheit nahe zu sein schien, froh oder wenigstens optimistisch sein sollen. Wir waren es aber nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich meistens wütend und böse war. Wir hatten so lange ausgehalten und so viel gelitten, und dann sollte man noch von den Deutschen in die Luft gesprengt werden. Wahrscheinlich hat uns die Abwesenheit der SS nur misstrauischer gemacht. Wir waren überzeugt, dass das nichts Gutes versprach. Jemand wagte zu sagen, dass das ständige dumpfe Geräusch in der Ferne und die Schießerei vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, von englischen Panzern stammen könnten, die sich dem Lager näherten. Ich war wütend. Man hat so viele Jahre damit verbracht, sich mit dem Tod abzufinden und gleichzeitig so verzweifelt versucht, am Leben zu bleiben. Ich konnte nicht ertragen, mir falsche Hoffnungen zu machen. Sie konnten ja jeden Moment zunichte gemacht werden. Als die Ansage durch den Lautsprecher kam und ich den ersten englischen Panzer mit eigenen Augen sah, weigerte ich mich immer noch, es zu glauben. Das antisemitische Ressentiment ist kein bloßes soziales Vorurteil, das als Folge einer defekten Informationsverarbeitung begriffen, mit Ansätzen der Einstellungsforschung erklärt und durch rationale Aufklärung überwunden werden kann. Die psychischen Wurzeln des Antisemitismus liegen im unbewussten Affekthaushalt und die Hauptantriebskraft antisemitischer Einstellungen und Gewalttaten ist eine tief sitzende, bis zum Hass steigerbare Feindseligkeit, die letztlich aus einer spezifischen Umwandlung sozialer und persönlicher Ängste entsteht. Das Wissen, dass der Antisemitismus, wie alle übrigen Vorurteils- und Stereotypenbildungen auch, etwas mit Projektionen zu tun hat, gehört inzwischen fast zum Alltagsbewusstsein. Wie aber funktioniert dieser Projektionsvorgang im Dienste der psychischen Abwehr eigentlich? Und was wird dabei aus welchen Gründen, auf welchen Wegen und auf wen projiziert? Für Adorno versteht die Psychoanalyse unter Projektion ganz allgemein eine psychische Operation, durch die das Subjekt eigene Triebregungen, eigenes Unbewusstes und Verdrängtes aus sich ausschließt und an ein anderes Subjekt delegiert oder genauer ausgedrückt, diese Regungen auf einen zum Objekt gemachten anderen überträgt, um sie anschließend dort zu lokalisieren und nun verzerrt als reale äußere Gefahr wiederzuerkennen. Ein Projektionsvorgang ist dann erfolgreich abgeschlossen, wenn es dem Subjekt gelingt, die eigenen inneren Quellen dieses Vorgangs vollkommen zu verschleiern und dem, was nunmehr real geworden scheint, volle Aufmerksamkeit und vollen Glauben zu schenken. Das Ziel dieser projektiven Veräußerlichung eines ursprünglich inneren Vorgangs ist es, unliebsame Tendenzen so zu behandeln, als ob sie eine reale Bedrohung darstellen, die man, wenn kein Entfliehen möglich ist, nun energisch bekämpfen kann. Dieser Abwehrmechanismus setzt insbesondere an den negativ sanktionierten Aggressionsneigungen an. Unter dem Druck des Über-Ichs, so fassen Horkheimer und Adorno zusammen, projiziert das Ich die vom Es ausgehenden, durch ihre Stärke ihm selbst gefährlichen Aggressionsgelüste als böse Intentionen in die Außenwelt und erreicht dadurch, sie als Reaktion auf solches Äußere loszuwerden, sei es in der Fantasie durch Identifikation mit dem angeblichen Bösewicht, sei es in der Wirklichkeit durch angebliche Notwehr. Adorno sieht zwei Vorteile, die das Individuum auf diesem Wege erzielt. Es wird den Anforderungen des eigenen Über-Ichs gerecht und findet zugleich Anlässe, unter dem Titel legitimer Strafe die eigenen aggressiven Neigungen auszulassen. Der archaische Abwehrmechanismus der Projektion dient letztlich der Entlastung des Ichs von sozial induzierten, unerträglich gewordenen intrapsychischen Spannungen und den mit ihnen verbundenen Unlusterfahrungen. Dabei geht es für das Subjekt offenkundig immer darum, etwas nach außen zu werfen, was in sich selbst zu erkennen oder selbst zu sein man sich weigert. Der Projektionsvorgang steht sowohl unter psychiatrischer als auch unter sozialpsychologischer Perspektive in enger Verbindung mit jenem primitiven Abwehrmechanismus, den Melanie Klein als projektive Identifizierung bezeichnet. Nach diesem Konzept werden zerstörerische, als böse empfundene Persönlichkeitsanteile unbewusst isoliert, abgespalten, externalisiert und schließlich geeignet erscheinenden oder geeignet gemachten Personen oder Personengruppen nicht einfach nur durch Übertragung angeheftet, sondern gleichsam in deren Inneres eingepflanzt. Dieses Konzept geht von der Fähigkeit des seelischen Organismus aus, sich seiner eigenen Erfahrungen zu entledigen und sie nicht als die eigenen anerkennen zu müssen. Damit aber unterscheidet sich die projektive Identifizierung gravierend von den klassischen psychischen Abwehrmechanismen, deren Prototyp die Verdrängung darstellt. Anders als bei der Verdrängung verschwindet durch die projektive Identifizierung ein unerträglicher Selbstanteil aus der psychischen Selbstorganisation und wird in einen anderen Menschen hineinprojiziert. Horkheimer und Adorno nennen diesen Vorgang falsche Projektion, mit der das sprungbereite Innen ins Äußere versetzt und so noch das Vertrauteste als Feind geprägt wird. Regungen, die vom Subjekt als dessen eigene nicht durchgelassen werden und ihm doch eigen sind, werden dem Objekt zugeschrieben, dem prospektiven Opfer. Ein solcher Projektionsvorgang steht hinter der Überzeugung der Nationalsozialisten, die Juden würden allem Nichtjüdischen mit absoluter Feindschaft gegenüberstehen. Der Antisemit muss daher den Juden verfolgen, weil er sich einbildet, vom Juden verfolgt zu werden. Zum Opfer aber können nur diejenigen gemacht werden, die besonders geeignet zu sein scheinen, mit dem unbewussten Inhalt der Projektionen und damit schließlich mit dem eigenen Bösen des Projizierenden identifiziert zu werden. Am Ausgangspunkt dieses Vorgangs steht also eine Identifikation zwischen Subjekt und Objekt, denn, so Freuds entsprechende Formulierung, das Schlechte, das dem Ich Fremde, das Außenbefindliche, ist ihm zunächst identisch. Erst diese unbewusste Identifizierung des Objekts mit den verpönten Selbstanteilen und den dazugehörenden Affekten wie Aggression und Hass schafft eine Verbindung, die ein zerstörerisches Eindringen in die nun als absolut feindlich empfundenen Objekte als Gegenmaßnahme gegen die ihnen supponierten gefährlichen Tendenzen nicht nur erlaubt, sondern geradezu erzwingt. Denn gerade weil der Projizierende mit dem Objekt seiner Projektion identifiziert bleibt, muss er umso mehr dessen unerbittliche Rache fürchten. Der konstruierte äußere Verfolger wird durch diese projektive Verschiebung zum Träger der eigenen zerstörerischen Hassregungen. Erst durch diese unbewusste Identifizierung kann das Feindobjekt zur Inkarnation des absolut Bösen erhoben werden. Als wichtigste Folge dieses Vorgangs entstehen, so der Psychoanalytiker Otto Kernberg, gefährliche, vergeltungssüchtige Objekte, gegen die der Projizierende wiederum sich zur Wehr setzen muss. Er muss das Objekt beherrschen und eher selber angreifen, bevor er, wie er fürchtet, vom Objekt überwältigt und zerstört wird. Unerlässliche Bedingung für eine solche Selbststilisierung als verfolgter Verfolger mittels projektiver Identifizierung ist über die Interaktion von Einzelnen hinaus die durch soziale Erosionen verstärkte und politisch instrumentalisierbare Möglichkeit einer kollektiven Projektion individueller seelischer Inhalte auf dafür geeignet erscheinende, mittels Ideologien nach dem Muster eines paranoiden Wahns gefundene Feindobjekte. Beim Individuum ist der gesamte Projektionsvorgang zunächst ein rein innerseelischer Prozess, der die Affekte entlang unbewusster Objekt- und Vorstellungsbilder gleiten lässt. Der beim Individuum ursprünglich innerpsychische Mechanismus der projektiven Feindbildung ist allerdings in besonderer Weise geeignet, massenpsychologisch ausgeweitet und politisch ausgenutzt zu werden, da auch die kollektive Feindbildkonstruktion in erster Linie das veräußerlichte Resultat psychisch wirksamer ideologischer Konstruktionen darstellt. Musik. Auf den Ausgangspunkt der nationalsozialistischen Judenfeindschaft bezogen, bedeutet das für Horkheimer und Adorno vor allem eines. Auch der faschistische Antisemitismus muss sein Objekt gewissermaßen erst erfinden. Eine ähnliche Formulierung findet sich bei Jean-Paul Sartre. Nicht die Erfahrung schafft den Begriff des Juden, sondern das Vorurteil fälscht die Erfahrung. Wenn es keinen Juden gäbe, der Antisemit würde ihn erfinden. Aus diesem Vorgang der zunächst innerpsychischen Feindbildung ergeben sich drei sozialpsychologisch relevante Schlussfolgerungen. Erstens. Erst die Findung eines äußeren, vermeintlich gefährlichen Feindes, an den sich das innere Bild mitsamt seiner begleitenden Affekte wie Angst, Hass und Wut heften kann, lässt die Projektion real werden und ermöglicht jene gewaltvorbereitende Affektumwandlung im Dienste der ursprünglich inneren Gefahrenabwehr, die in letzter Konsequenz darauf hinausläuft, Angst in Grausamkeitspotenziale zu verwandeln, sobald die Möglichkeit besteht, der befürchteten Zerstörung durch Zerstörung des Angsterregenden zuvorzukommen. Zweitens. Trotz einer momentan erfolgreichen Entlastung des Seelenhaushalts ist der Projektionsprozess niemals vollständig zum Abschluss zu bringen, denn selbst eine Vernichtung des passend gefundenen Feindobjekts kann die innerpsychischen Quellen dieses Vorgangs und die von ihnen kontinuierlich ausgehenden, angstauslösenden Anreize für das Seelenleben nicht beseitigen. Für Horkheimer und Adorno hasst eine antisemitische Gefolgschaft von Erwachsenen, denen der Ruf nach Judenblut zur zweiten Natur geworden ist, die Juden ohne Ende. Diese Gefolgschaft will keine Entspannung dulden, weil sie keine Erfüllung kennt. In dieser unbewussten Wut über die reale Aussichtslosigkeit einer radikalen Lösung der Judenfrage liegt wohl eine der wichtigsten innerseelischen Ursachen für die stete Wiederholungsgefahr antisemitischer Ausbrüche des Volkszorns in jeweils neuem historischen Gewande. Vielleicht liegt hier eine der wichtigsten psychischen Ursachen für den unerbittlichen Hass und den fanatischen Ausrottungseifer, mit dem der vermeintliche Verfolger selbst verfolgt wird. So hat Adolf Eichmann, der als Deportationsspezialist im Reichssicherheitshauptamt nicht nur aus bürokratischem Eifer und Kadavergehorsam, sondern auch aus fanatischem Antisemitismus zum maßgeblichen Organisator der Ausrottungspolitik wurde, noch Ende der 50er Jahre seine große Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, seine Aufgabe für das deutsche Volk nicht restlos vollendet zu haben. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, hätten wir von den 10,3 Millionen Juden 10,3 Millionen Juden getötet, dann wäre ich befriedigt und würde sagen, gut, wir haben einen Feind vernichtet. Drittens. Im Zentrum der projektiven Feindbildung steht eine doppelte Wahrnehmung. Eine anfänglich innere, vom Bewusstsein nicht zugelassene und verarbeitete Wahrnehmung wird gleichsam in eine äußere, destruktiven Hass entbindende Wahrnehmung transformiert. Eine innere Wahrnehmung wird unterdrückt und, so schreibt Freud, zum Ersatz für sie kommt ihr Inhalt, nachdem er eine gewisse Entstellung erfahren hat, als Wahrnehmung von außen zum Bewusstsein. Eine solche Umwandlung kann bis zum scheinbar vollständigen Austausch von Innen- und Außenwelt führen und zählt dann zu den Hauptkennzeichen einer Psychose und, insbesondere wenn die Abwehr gegen konstruierte Bedrohungen im Mittelpunkt steht, zu den paranoiden Wahnkrankheiten. Sigmund Freud hat die Projektion daher ursprünglich als typischen Abwehrvorgang der Paranoia behandelt, sieht ihre Wirkung aber auch in verschiedenen kulturellen Erscheinungen wie dem Aberglauben, der Mythologie oder dem Animismus und siedelt ihre Wurzeln schließlich im gleichsam normalen Seelenleben an. Adorno vertritt in dieser Frage einen ganz ähnlichen Standpunkt. Der Projektionsmechanismus liegt insbesondere bei der Paranoia, beim Verfolgungswahn vor. Die Neigung zu projizieren geht aber weit über den eigentlich psychotischen Bereich hinaus und findet sich in allen möglichen Graden bis ins normale alltägliche Verhalten. Bei der Projektion handelt es sich somit um einen spezifischen Wahrnehmungstypus im Umgang mit sich und der Welt, mit dem eigenen und dem Fremden. Ein Typus, dem nach Auffassung Freuds ein regelmäßiger Anteil an unserer Einstellung zur Außenwelt zugewiesen ist. Die menschliche Neigung, die Ursachen gewisser Sinnesempfindungen nicht in uns selbst zu suchen, sondern sie nach außen zu verlegen, ist für ihn ein normaler seelischer Vorgang. In gewissem Sinn, so heißt es ganz ähnlich in der Dialektik der Aufklärung, ist alles Wahrnehmen, Projizieren. Wobei Horkheimer und Adorno hier eine normale, bewusste, durch Reflexion überprüfbare, im günstigsten Fall sich mimetisch der Umwelt und dem anderen ähnlich machende Projektion von einer pathischen, einer falschen und unkorrigierbaren abgrenzen, die analog einer paranoiden Wahnerkrankung auf ein gestörtes Verhältnis zwischen Subjekt und Außenwelt verweist. Diese Störung äußert sich vor allem in der mangelnden Unterscheidung des Subjekts zwischen dem eigenen und fremden Anteil am projizierten Material. Die pathische Projektion ist folglich starr, unerbittlich und neigt zu jenem Nicht-Aufhören-Können, das nicht nur bloßes Meinen, sondern auch die latente Bereitschaft zum Losschlagen kennzeichnet. Dieses Potenzial ähnelt einer Wahnbildung, kann aber im kollektiven Maßstab erst dann manifest werden und ausbrechen, wenn es politisch gelingt, das im Individuum vergrabene subjektive Unheil mit dem sichtbaren Objektiven zu einer explosiven Mischung zu integrieren. Wie aber funktioniert beim Antisemitismus, dem Prototyp einer kollektiven Wahnbildung, der Sprung von der innerseelischen Erfindung zur anschließenden realen Wiederfindung des Feindobjekts mittels projektiver Wahrnehmung? Wie kommt der angstauslösende Eindruck der Fremdheit der Juden zustande? Und welche Rolle spielt hier der verbreitete Aberglaube an ihre geheimnisvolle Andersheit? In Mein Kampf beschreibt Hitler seine Erweckung vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten während seiner sogenannten Wiener Lehr- und Leidensjahre von 1908 bis 1913. Diese Erweckungsgeschichte ist zweifellos aus propagandistischen Gründen konstruiert, aber aufgrund der verwendeten Stilmittel der Erzählung dennoch aufschlussreich für eine Diskussion der wahrnehmungspsychologischen Mechanismen der Judenfeindschaft. Hitler schildert hier ein erstes Schlüsselerlebnis, als er angeblich beginnt, mit offenen Augen durch Wien zu wandeln. Als ich einmal so durch die innere Stadt strich, stieß ich plötzlich auf eine Erscheinung in langem Kaftan mit schwarzen Locken. Ist dies auch ein Jude? War mein erster Gedanke. So sahen sie freilich in Linz nicht aus. Ich beobachtete den Mann verstohlen und vorsichtig. Allein je länger ich in dieses fremde Gesicht starrte und forschend Zug um Zug prüfte, umso mehr wandelte sich in meinem Gehirn die erste Frage zu einer anderen Frage. Ist dies auch ein Deutscher? Musik. Diese Begegnung wird von Hitler an den Beginn seiner angeblich größten inneren Umwälzung gestellt. Sein Befremden erscheint als direktes Ergebnis seiner Wahrnehmung. In Wirklichkeit aber handelt es sich um den Versuch, die Kette von Ursache und Wirkung zu verkehren und einen für die Leser nachspürbaren Weg einer befreienden Erkenntnis zu konstruieren, bei dem der Einfluss seiner rassistischen Einstellung und der in ihr verdichteten Mischung aus Affekt und demagogischem Kalkül verschleiert werden soll. Die Lektüre einschlägiger vermeintlicher Aufklärungsbücher über die Judenfrage im Anschluss an diese erste irritierende Wahrnehmung scheint Hitler endgültig die Augen zu öffnen und er verliert jeglichen Zweifel daran, dass es sich bei den Juden nicht um Deutsche mit einer besonderen Konfession, sondern um ein Volk für sich handeln musste. Auf einmal, nachdem er nun beginnt, den Fokus seiner Aufmerksamkeit auf die Juden und ihr äußeres Erscheinungsbild zu lenken, sieht er Wien in einem völlig anderen Licht. Wo immer ich ging, sah ich nun Juden, und je mehr ich sah, umso schärfer sonderten sie sich für das Auge von den anderen Menschen ab. Erst dieser gewissermaßen neue Blick öffnete für Hitler angeblich das Tor zur sicheren Erkenntnis des wahren Wesens der Juden und ihrer Verantwortung an nahezu allen Übeln, von denen nicht nur das deutsche Volk und die arische Rasse, sondern die gesamte Menschheit heimgesucht werde. Als Schmarotzer und Parasiten würden sie ihre Wirtsvölker durch ihren intellektuellen Einfluss, durch ihr Kapital und die von ihnen dominierte Börse, durch Demokratie und Pazifismus, durch die moderne Kunst und selbstverständlich auch durch die Pornografie aussaugen und damit versuchen, die rassischen Grundlagen vor allem des unterjochten deutschen Volkes für immer zu verderben. Selbst den Neger hätten sie zum Zwecke der Bastardisierung der weißen Rasse an den Rhein gebracht und ihm das deutsche Weib hingeworfen, während der schwarzhaarige Judenjunge stundenlang satanische Freude auf seinem Gesicht auf das ahnungslose Mädchen lauert, das er mit seinem Blute schändet. Und so weiter. Am Endpunkt dieser paranoiden, gleichzeitig antisemitischen und antifeministischen Erweckungsgeschichte taucht schließlich jene Überzeugung auf, die das Bild vom nationalen und völkischen Notstand perfekt abzurunden schien. Das Konstrukt von der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung. Indem ich den Juden als Führer der Sozialdemokratie erkannte, begann es mir wie Schuppen von den Augen zu fallen. Ein langer innerer Seelenkampf fand damit seinen Abschluss. Jede Form des Widerstands gegen die weltweite Verschwörung von Juden und die mit ihnen gleichermaßen identifizierten Sozialdemokraten, Kommunisten und Bolschewisten gelte als Notwehr, da das letzte Ziel des Marxismus die endgültige Vernichtung aller nichtjüdischen Nationalstaaten sei. Der Literaturwissenschaftler Reimer Zons bringt diese propagandistisch inszenierte Abfolge von Wahrnehmung und Erkenntnis in Hitlers wundersamer Erleuchtungsgeschichte mit der ein wenig in Vergessenheit geratenen Psychologie der Eidetik in Verbindung. Was Hitler diesem wenig erbaulich geschriebenen Erweckungsbericht zufolge zufällt, ist nichts weniger als der eidetische Blick. Der Einschlag des Totaliter-Aliter des Kaftan-tragenden Juden macht ihn wahrhaft sehend. Sehend nämlich hinter die Masken der satanischen Mimen, hinter den betrügerischen Schein einer bis zur Ununterscheidbarkeit reichenden falschen Ähnlichkeit geradewegs bis zu ihrem Sein, ihrem Blut. Der eidetische Blick verarbeitet Wahrgenommenes ähnlich dem fotografischen Gedächtnis und erzeugt subjektive Anschauungsbilder, deren Produzenten in der Lage sind, sich Objekte und Situationen derart bildlich sinnlich vorzustellen, als ob sie realen Wahrnehmungscharakter besitzen. Die Eidese zielt auf eine primitive Einheit von Bild und Begriff, in der gleichsam Wahrnehmen und Denken, wie in den frühkindlichen Mustern der Verarbeitung von innerer und äußerer Realität vor dem Erwerb der Schriftsprache, zusammenfallen. In der eidetischen Wahrnehmung und ihrer Reproduktion steht die Gestalt, nicht die Analyse, im Vordergrund, weshalb sie eher als eine emotions- und affektbetonte Vorstufe rationalen Denkens aufzufassen ist. Die durch eidetische Fähigkeiten gewonnenen Anschauungsbilder liegen phänomenologisch zwischen getreuen Abbildern der Realität und reinen Vorstellungen und folgen damit der Logik hartnäckig wiederkehrender Illusionen. Die Resultate dieser durch subjektive Umdeutungen verfälschten und verfälschenden Wahrnehmungsprozesse sind resistent gegenüber neuen Erfahrungen und lassen sich kaum anders als in der einmal erworbenen Weise verarbeiten und in neue stereotype Muster umwandeln. Zu den wichtigsten Merkmalen des eidetischen Sehens gehört die Gleichförmigkeit der wahrgenommenen Inhalte, die als vorgängig definierte Anschauungsbilder nach außen projiziert und in der Wirklichkeit lokalisiert werden. Mit dieser sinnlichen Veranschaulichung von innen heraus, der Beeinflussung durch hohe Emotions- und Affektanteile sowie der Unkorrigierbarkeit der einmal gewonnenen Bilder und der daran entzündeten Urteile, bestätigt auch das bildhafte Denken der Eidetik eine deutliche Nähe zum Wahn, und zwar auch hier in Hitlers inszeniertem Wechselspiel von Wahrnehmung und Erkenntnis zum paranoiden Verschwörungswahn. Selbstverständlich geht es hier nicht darum, den verharmlosenden Interpretationen Hitlers als Geisteskrankem eine weitere Variante hinzuzufügen, sondern um eine Analyse pathologischer, zum paranoiden Wahn gehörender Mechanismen und ihres Einflusses auf die Konstruktion einer als normal geltenden Wirklichkeit. Die klinische Annahme einer Pathologie Hitlers mag, so schreibt Adorno 1944, am Ende sogar zutreffen. Aber deren Missverhältnis zu dem objektiven Unheil, das im Namen des Paranoikers über die Welt geht, macht die Diagnose lächerlich. Hitlers scheinbar eidetischer Blick und seine urplötzliche Erkenntnis des wahren Wesens hinter dem perzeptiv gewonnenen Bild der Juden eröffnen eine anscheinend völlig neue Sicht auf die Gegenwart, die Vergangenheit und die Zukunft. Kraft der neu gewonnenen Einsicht kann Hitler nämlich schlagartig die gesamte Weltgeschichte auf ihr eigentliches Geschehen hin durchblicken und findet so Rassenkampf statt Klassenkampf, jüdisch-plutokratische Verschwörung statt Frieden und Völkerbund, Schacher und Geldmacherei statt ritterlichem Kampf in den grausigen Kriegsbildern des Ersten Weltkriegs. Wenn das alle genau so sehen würden, so die unbewusste Botschaft von Hitlers Erleuchtungsbericht, gelangten auch sie zu einer tieferen Wahrheit, die jeglicher Projektion zum Zwecke der Selbstreinigung Tür und Tor öffnet und von der Auseinandersetzung mit den eigenen Unzulänglichkeiten und denen der gesellschaftlichen Einrichtungen befreit. Hier handelt es sich nicht allein um die geschickte Propagierung einer Herrenrasse-Ideologie, in der sich alle bisher aufgeführten Elemente eines paranoiden Wahns im widersprüchlichen Bild des Juden verdichten. Hitlers für die gesamte NS-Propaganda stilbildendes Operieren mit der Übereinstimmung von Urteil und Wahrnehmung appelliert an jenes offenbar nur ungenügend überwundene Verarbeitungsmuster innerer und äußerer Realitätserfahrungen, das Sigmund Freud Wahrnehmungsidentität nennt. Dabei geht es um die regressive Wiederauffindung einer Wahrnehmung, die mit dem unbewusst erinnerten Bild jenes Objekts identisch ist, das ursprünglich mit elementaren Befriedigungserlebnissen verknüpft gewesen war. Zu den Hauptmitteln dieses Regressionsvorgangs aber gehört die Visualisierung, die halluzinatorische Umwandlung von abgewehrten Gedanken in Bilder. Im Erleben der Realität nach diesem Muster prallen Wahrnehmung der Außenwelt, Erinnerung und unbewusste Fantasietätigkeit, in die wiederum bestimmte Affekte und die Geschichte ihrer Abwehr eingelassen sind, aufeinander. Im Kern des antisemitischen Verschwörungswahns aber steht in erster Linie der aus Angst umgewandelte Affekt des Hasses, der auf einen einzigen Wunsch zurückgeführt werden kann. Auf den Wunsch, alles Störende, selbst das ursprünglich Ersehnte, aber nie Erreichte, aus dem Weg zu räumen. Hassgefühle können nach dieser Logik letztlich nur durch die Zerstörung des als Bedrohung konstruierten, angstauslösenden Objekts befriedigt werden. Diese objektgerichtete Destruktivität steht am Ende des Prozesses der pathischen Projektion und zeigt erneut die Ähnlichkeit mit dem Mechanismus der projektiven Identifizierung. Denn in letzter Konsequenz, so Horkheimer und Adorno, führt auch der Hass zur Vereinigung mit dem Objekt, nämlich zu einer Vereinigung im Akt der Zerstörung selbst. Eine der wichtigsten Voraussetzungen dieses destruktiven Prozesses aber ist, dass die Realität der verfälschten Wahrnehmung entsprechen muss, beziehungsweise entsprechend gemacht werden muss. Die auf Verführung und Ansteckung zielende Wirkung von Hitlers Erweckungsgeschichte für das breite Volk, dessen Aufnahmefähigkeit nach seiner Überzeugung nun einmal eine begrenzte sei, besteht in der Suggestion, wer so wahrnehme wie er, müsse zwangsläufig zur gleichen Erkenntnis kommen, und wer so denke und urteile wie er, gelange automatisch zur gleichen, sich immer wieder bestätigenden Wahrnehmung. Der erste grundlegende Schritt zur wehrhaften Volksgemeinschaft lag in dem Versuch einer kollektiven Angleichung der Wahrnehmungsorganisation nach dem Muster einer manichäistischen Aufteilung der Welt in Gut und Böse, in Freund und Feind. So schreibt Darmstädter 1995, der Krieg gegen das menschliche Leben beginnt mit der Bemächtigung der Wahrnehmung. Die Juden fallen nach dieser Sicht aus den gängigen Freund-Feind-Schemata heraus. In seiner unheimlichen und daher bösartigen Fremdheit repräsentiert der Jude als Rassenantagonist das Gegenmodell zum staatenbildenden völkischen Prinzip schlechthin. Wahrnehmungspsychologisch gesehen ist damit aber die Möglichkeit, die Juden nicht nur als eine Minorität, sondern als Gegenrasse, als negatives Prinzip als solches zu stigmatisieren und zu verfolgen, zwangsläufig an die Definition von Merkmalen gebunden, an denen man die Juden unverwechselbar erkennen soll. Die Wahrnehmung der Juden soll mit dem Denken über die Juden und schließlich dem Abscheu ihnen gegenüber zur Deckung gebracht werden. Und dennoch, selbst eine unauslöschliche Verknüpfung von sinnlichen Anschauungsbildern mit negativen Affekten wie Angst, Abscheu, Hass und Ekel unter rassistischem Vorzeichen scheint noch keine Garantie für das erwünschte Wahrnehmungsbild und seine Bestätigung zu bieten. Auch und gerade bei Kindern, die in besonderer Weise für die Externalisierung, Projektion und Wiedererkennung des angeblich Bösen in der Außenwelt zugänglich sind, muss pädagogisch in die Wahrnehmungsorganisation eingegriffen werden, soll der erkennende Blick auf die Juden geschärft werden. So behandelt der Giftpilz, ein in hohen Auflagen erschienenes NS-Aufklärungsbuch für Kinder aus dem Stürmer Verlag, kaum mehr die Frage, was ein Jude, der als Einzelner, eine ganze Familie, ein Dorf oder gar ein ganzes Volk vernichten könne, eigentlich ist, sondern hauptsächlich die, an welchen äußeren Merkmalen man ihn erkennen könne. Denn, so die Herzschrift, wie die Giftpilze oft schwer von den guten Pilzen zu unterscheiden sind, so ist es oft sehr schwer, die Juden als Gauner und Verbrecher zu erkennen. Aber auch die pädagogische Unterweisung in gut aufpassen und genau hinschauen erzeugt noch keine verlässliche Sicherheit, Juden von Nichtjuden eindeutig unterscheiden zu können, da nicht jeder Jude über die typischen äußeren Kennzeichen seiner Rasse, nämlich angeblich die sogenannte Sechsernase, wulstige Lippen, stechender Blick, krumme, kurze Beine, dunkle Negerhaare, scharfer Geruch und so weiter verfüge. Und so heißt es schließlich, es kommt vor, dass mancher Jude auf den ersten Blick überhaupt nicht als Jude zu erkennen ist. Mitunter gibt es sogar, und das scheint besonders hinterhältig zu sein, Juden mit blonden Haaren. Erst das zwischen 1938 und 1942 eingeführte umfassende Kennzeichnungssystem für alle Juden, die Markierung von Personaldokumenten, Lebensmittelkarten und Wohnungen, die Pflicht zur einheitlichen Zweitnamensgebung mit den Vornamen Israel und Sarah, die Einführung des obligatorischen gelben Judensterns und schließlich die eintätowierten Häftlingsnummern, schien dieses äußere Identifizierungsproblem lösen zu können. Mit diesem bürokratischen Schritt einer quasi negativen Uniformierung der Juden wird gleichzeitig psychologisch eine der letzten Voraussetzungen ihrer Ausrottung geschaffen. Die endgültige Pervertierung des mimetischen Blicks durch die symbolische und schließlich reale Dehumanisierung der Juden. Zuerst verstanden wir nicht, warum man uns nummerierte. So heißt es im Bericht von Ruth Elias, einer Überlebenden von Auschwitz und Theresienstadt. Doch langsam fingen wir zu verstehen an. Wir sind keine Menschen mehr. Wie Vieh wurden wir in Waggons verladen und nach Auschwitz gebracht. Wie Vieh wurden wir jetzt gezeichnet. Die Nummer bedeutet Entpersonifizierung. Die mit den antisemitischen Stereotypen von niederen Tieren oder auszurottenden Krankheitserregern bereits vorgenommene Entmenschlichung des jüdischen Feindobjekts wird mit diesem steuernden Eingriff in die konfektionierte Wahrnehmungsorganisation gleichsam vollendet. Für Adorno ist der gesellschaftliche Schematismus der Wahrnehmung bei den Antisemiten so geartet, dass sie die Juden überhaupt nicht als Menschen sehen. Eine derartige Dehumanisierung aber enthält bereits den Schlüssel zum Pogrom. Denn die Entrüstung über begangene Grausamkeiten wird umso geringer, je unähnlicher die Betroffenen den normalen Lesern sind. Der Mord ist dann der Versuch, den Wahnsinn solcher falschen Wahrnehmung durch größeren Wahnsinn immer wieder in Vernunft zu verstellen. Was nicht als Mensch gesehen wurde und doch Mensch ist, wird zum Ding gemacht, damit es durch keine Regung den manischen Blick mehr widerlegen kann. Zu den wahrnehmungspsychologischen Mechanismen und Folgen dieser Entmenschlichungsstrategien gehören auch das selektive Wahrnehmen, das Ausblenden, das Wegschauen und andere Formen des Aussetzens der Realitätsprüfungsfunktion. Diese Wahrnehmungsstörungen haben als Teil des gesamten Abwehrmechanismus der Derealisierung nach 1945 ihre unmittelbare Fortsetzung in den bekannten Formen des Nicht-Wahrhaben-Wollens, des Verschweigens und Beschweigens und des Verleugnens im Umgang mit der eigenen Vergangenheit gefunden. Wie aber hängen Wahrnehmung und Affekt als innerseelische Auslöser der Gewaltbereitschaft von Antisemiten miteinander zusammen. Die psychischen Wurzeln der mörderischen Feindbildkonstruktion durch projektive Wahrnehmungsverzerrung liegen in einem objektgerichteten und in zerstörungsbereiten Hass umgewandelten Angstpotenzial. Wovor aber hat der Antisemit eigentlich Angst? Und ist diese Angst nicht doch ein Stück weit der Niederschlag einer echten Wahrnehmung im seelischen Affekthaushalt? Für Jean-Paul Sartre steht der Affekt der Angst als Vorstufe des Hasses im Zentrum seiner phänomenologischen Untersuchung des Antisemitismus. Der Antisemit ist auch für ihn ein Mensch, der Angst hat. Aber er hat gerade keine Angst vor den Juden, sondern vielmehr Angst vor sich selbst, vor seiner Willensfreiheit, seinen Instinkten, seiner Verantwortung, vor der Einsamkeit und vor jedweder Veränderung, vor der Welt und vor den Menschen, vor allem, außer vor den Juden. Im Grunde argumentiert Sartre hier ganz ähnlich wie Horkheimer und Adorno, wenn er als Hauptmotiv des projektiven Judenhasses die Verweigerung einer Auseinandersetzung mit den Zumutungen der gesellschaftlichen Realität anführt. Wenn es eine Realangst gibt, dann ist sie hierin verwurzelt. Der Antisemit fürchtet sich vor der Erkenntnis, dass die Welt schlecht sei, denn in diesem Falle müsste man erfinden, verbessern, und der Mensch wäre wieder der Herr seines Schicksals mit einer beängstigenden, unaufhörlichen Verantwortung. Darum sieht er im Juden das Grundübel der Welt. An die Stelle des Aushandelns sozialer Interessenkonflikte tritt die Beseitigung des Schadens, den angeblich ein böser Geist der Gesellschaft zufügt, durch die Vernichtung des Bösen und seiner Repräsentanten. Dieser Mechanismus bedarf der Juden als einer aus historischen Gründen in besonderer Weise prädestinierten absoluten Projektionsfläche. Das Ziel der politisch-demagogischen Steuerung der individuellen Wahrnehmungsbereitschaft und ihre Überführung in eine kollektive ist somit die Umwandlung der Erkenntnis der gesellschaftlichen Vermitteltheit von Angst in ein reflexhaftes Denken und Handeln, das gleichsam physikalischen Gesetzen gehorcht, hat sich der Hass erst einmal fest an das Bild der Juden gebunden. Wie aber lassen sich dieses tiefsitzende Hasspotenzial und die bis zur Vernichtungsbereitschaft gehende Grausamkeit erklären, die die kollektiven Aggressionsausbrüche regelmäßig vorbereiten und begleiten? In den antisemitischen Exzessen von Hass und Zerstörung geht es um mehr als bloß um eine bequeme Abfuhr überschüssiger Aggressionen einzelner oder ganzer Gemeinschaften bei günstigen Gelegenheiten. Der aus sozialer Angst umgewandelte kollektive Hass ist psychologisch auf ein Objekt, das erst zum Fremden, dann zum Feind und schließlich zum Opfer gemacht werden kann, unabdingbar angewiesen. Denn ähnlich wie auf dem Gebiet der Sexualität sind auch die aggressiven Triebäußerungen weder in der Fantasie noch in der Praxis ohne die Anbindung an Objekte denkbar. Der wahrnehmungspsychologische Schlüsselsatz in der Dialektik der Aufklärung, der als Feind Erwählte wird schon als Feind wahrgenommen, deutet den Weg an, auf dem durch pathische Projektion das innerlich Vertrauteste als äußerer Feind geprägt werden kann. Zu den ursprünglich ersehnten Eigenanteilen gehören nicht nur die aggressiven, sondern insbesondere auch die libidinösen Wunschbesetzungen. Von daher geht es bei der antisemitischen Stereotypenbildung nicht nur um die Projektion aggressiver, sondern auch sexueller Vorstellungsinhalte. Beide verdichten sich im Bild des zugleich lüsternen und vergeistigten Juden. Das ursprünglich ersehnte, dann verpönte eigene, kann und muss erst zum Verhassten gemacht werden, ehe der Abspaltungs- und Projektionsmechanismus praktisch wirksam greift und dieses Potenzial massenpsychologisch in die Totalität einer vernichtungsbereiten Volksgemeinschaft überführt werden kann. Am Ende dieses komplexen projektiven Wahrnehmungsvorgangs steht schließlich der Sprung von der Stigmatisierung zur Auslöschung. Ist es einmal so weit, dann erscheint das bloße Wort Jude als die blutige Grimasse, deren Abbild die Hakenkreuzfahne entrollt. Totenschädel und gerädertes Kreuz in einem. Dass einer Jude heißt, wirkt als die Aufforderung, ihn zuzurichten, bis er dem Bilde gleicht. Die psychischen Wurzeln dieses zerstörerischen Prozesses liegen im Bereich des Normalen, aber die weiteren Mechanismen der antisemitischen Feindbildkonstruktion folgen dem Muster einer Pathologie. Der Hass auf Fremde, bei gleichzeitiger Selbstdefinition durch die Zugehörigkeit zu einer überlegenen Rasse, Gruppe oder Nation, trägt in seiner Primitivität wahnhafte Züge. Dahinter stehen diffuse Ängste und Wahrnehmungsverzerrungen, die bis zum Realitätsverlust reichen können. Das innere Bild des Fremden, das von der Psychoanalyse als unbewusste Fremdenrepräsentanz gefasst und immer in Verbindung mit den Selbstrepräsentanzen zu sehen ist, entsteht nach dem Muster eines verfolgenden, frühen und nun nach außen verlagerten, unassimilierten Introjekts. Das im Innern abgespaltene und als fremd und bedrohlich empfundene Eigene wird auf äußere Feinde projiziert und stellvertretend an ihnen verfolgt. Aber erst die projektive Identifizierung der ausgesuchten Opfer mit dem eigenen Hass gibt sie schließlich der Vernichtung preis. Grundlage dieses Mechanismus ist ein allgemeiner frühkindlicher Modus im Umgang mit sich und der Außenwelt, zu dessen Kern eine archaische Hassbereitschaft gegenüber allen unlusterregenden Reizen gehört. Das Ich hasst und verabscheut mit Zerstörungsabsicht alle Objekte, die ihm zur Quelle von Unlusterfahrungen werden, beobachtet schon Freud 1915. Auf diesem Boden findet eine frühe Aufspaltung statt zwischen der Verinnerlichung lustvoll erlebter Quellen und Objekte und der Abstoßung jener eigenen inneren Regungen, die Anlass von Unlust werden, zwischen Introjektion und Projektion. Ähnlich wie Freud führt Melanie Klein diesen paranoid getönten Introjektions- und Projektionsvorgang als Urform und Vorbild einer aggressiven Objektbeziehung auf eine ursprünglich normale Abwehrreaktion gegen innere und äußere Bedrohungen in den frühesten Entwicklungsstadien von Subjektivität zurück, der sogenannten paranoid-schizoiden Position, bei der alles Gute durch Introjektion von innen zu kommen scheint und alles Böse Empfundene durch Projektion nach außen abgestoßen wird. Im Verlauf der Sozialisation wird dieser primitive Mechanismus im Umgang mit inneren und äußeren Wahrnehmungen und den dahinterstehenden archaischen Ängsten in der Regel einigermaßen humanverträglich abgemildert, aber nie vollständig überwunden. In Zeiten existenzieller Krisen können grundsätzlich auch die Normalen auf diese primitive Sicht von sich und der Welt zurückfallen, in der unbewusst der Glaube vorherrscht, durch Isolierung, Abspaltung, Veräußerlichung, Verfolgung und gegebenenfalls durch die Vernichtung des angstauslösenden Bedrohlichen in Sicherheit zu sein. In der Möglichkeit derartiger regressiver Rückgriffe liegt psychologisch gesehen das gefährlichste, weil im Normalen liegende psychische Potenzial, das den wichtigsten Anknüpfungspunkt einer rassistischen Politisierung des Subjekts durch den antisemitischen Massenwahn ausmacht. Greifen wir die verbreitete Kennzeichnung des Antisemitismus als kollektiven Wahn oder als soziale Geisteskrankheit noch einmal auf und nehmen Sie bei allen Vorbehalten gegenüber einer sozialpsychologischen Anwendung genuin klinischer Kategorien ernst, ergibt ein erster Vergleich mit den echten Wahnkrankheiten erstaunliche Übereinstimmungen. Am Antisemitismus lassen sich nahezu alle Kriterien eines psychiatrisch definierten Wahns, und zwar insbesondere die einer paranoiden Psychose, erkennen, weshalb es grundsätzlich legitim erscheint, mit den Psychoanalytikern Robert Welder und Ernst Simmel vom Antisemitismus als einer kollektiven oder einer Massenpsychose zu sprechen. Erstens, der Wahn entsteht in Zeiten angstauflösender innerer und äußerer Krisen und besteht in einem regressiven Rückgriff auf primitive, manichäistische Vorstellungen von Gut und Böse und auf damit verbundene archaische Abwehrmechanismen wie Spaltungen, Introjektionen und Projektionen. Innerpsychische Angstquellen werden externalisiert und verfremdet. Zweitens, der Wahnkranke versucht, eine tiefe narzisstische Kluft innerhalb des Subjekts und zwischen Subjekt und Außenwelt zu füllen. Sein Wahnsystem dient nach einem treffenden Ausdruck des Psychiaters Erich Wulff unbewusst dem Ziel, als Realitätsplombe die zerfallene Welt neu aufzubauen, um einen kompletten Zusammenbruch des Ichs zu verhindern. Ähnlich auch die These Freuds, nach der der Wahn als aufgesetzter Fleck dort zu finden ist, wo ursprünglich ein Riss in der Beziehung des Ichs zur Außenwelt entstanden war. Das aber bedeutet, der Wahn ist nicht die Krankheit, sondern stellt einen, wenn auch misslungenen, Restitutionsversuch dar. Drittens. Mit der Wahnbildung gehen regelmäßig starke, die eigene Schwäche und die dahinterliegende narzisstische Störung kompensierende Größenfantasien einher, deren wichtigste Wurzeln in frühkindlichen Allmachtsfantasien liegen. Für Freud ist es eine Tatsache, dass ein Zusatz von Größenwahn insbesondere bei den meisten Formen paranoischer Erkrankung zu konstatieren ist. Die unerlässliche Bedingung und Begleiterscheinung der megalomanen Aufwertung des eigenen Selbst oder der eigenen Gruppe aber ist die Abwertung und Ausgrenzung des bedrohlich erlebten Fremden. Viertens. Die primitive Weltsicht der vom Wahn Befallenen geht dabei mit erheblichen Wahrnehmungsstörungen einher und wird mit einer subjektiven Gewissheit erlebt, deren Kraft die von normalen Ideen oder Überzeugungen weit übertrifft. Das Wahnsystem wird zur Obsession. Fünftens. Die Wahnideen bleiben weitgehend unbeeinflussbar durch Erfahrungen und unkorrigierbar durch rationale Aufklärungen. Nach Robert Welder macht vor allem die Beeinträchtigung und das teilweise Versagen der Fähigkeit, einen Gedanken auf seinen realen Gehalt hin zu prüfen und sich durch Tatsachen korrigieren zu lassen, die Ähnlichkeit zwischen den Massenpsychosen und den echten klinischen Psychosen aus. Die Unkorrigierbarkeit scheidet den Wahn vom bloßen Irrtum. Sechstens. Der Wahn tendiert dazu, sich immer stärker auszuweiten und zu einem Gedankensystem zu vervollständigen, bis er weitgehend den Charakter eines kompletten Welterklärungsmusters annimmt. Diese Tendenz fügt sich als ideologisches Mittel der rationalisierenden Herrschaftssicherung nahtlos in die Entwicklung und die Strukturen totalitärer politischer Systeme. Nach der Logik des paranoiden Massenwahns geht es um die apokalyptische Bedrohung durch dämonische Kräfte, deren gigantische Verschwörung als die Triebkraft der gesamten Geschichte empfunden und dargestellt wird. Siebtens. Im Falle der Paranoia, also dem Verschwörungs- und Verfolgungswahn, gehen mit der projektiven Konstruktion des Verfolgers feindselige und gewaltbereite Hassgefühle einher, und es kann zu signifikanten aggressiven Durchbrüchen gegenüber dem vermeintlichen Verfolger kommen. Auch hier gibt es Übereinstimmungen zum kollektiven Wahn. Der Abwehrkampf gegen die Gruppe der dämonischen Verschwörer nimmt den Charakter eines Kreuzzuges zur Ausrottung des Bösen an. Für die Faschisten, so Adorno und Horkheimer, sind die Juden nicht eine Minorität, sondern die Gegenrasse, das negative Prinzip als solches. Einmal vom absolut Bösen als das absolut Böse gebrandmarkt, solle von ihrer Ausrottung das Glück einer rein arischen Welt abhängen. Sowohl der psychiatrisch auffällige Privatwahn als auch der politische Massenwahn dienen also der Reparatur eines beschädigten individuellen und kollektiven Narzissmus, und die zum Losschlagen bereiten destruktiven Neigungen dem vermeintlichen Selbstschutz. Die Verfolgung und Vernichtung des übermächtig gefährlichen Feindes erscheint als putative Notwehrhandlung, die die eigentliche Quelle der darin zum Ausdruck kommenden Destruktivität bis zur Unkenntlichkeit verschleiert. Aber um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: die objektiven Verhältnisse lassen sich nicht aus dem Seelenleben der Individuen erklären. Und so warnt Adorno als einer der schärfsten Kritiker vereinfachender Psychologisierungen immer wieder davor, den Antisemitismus aus den Deformationen des Einzelnen abzuleiten. Dennoch ist ein Vergleich zwischen der Paranoia und einem Massenwahn wegen der in beiden Phänomenen vorherrschenden Mechanismen der Abwehr zulässig und für eine Analyse des Antisemitismus hilfreich. Auch Adorno weist immer wieder auf den Zusammenhang beider Erscheinungen hin, etwa wenn er schreibt: von kollektiven Wahnvorstellungen wie dem Antisemitismus wird die Pathologie des Einzelnen bestätigt, der psychisch der Welt nicht mehr gewachsen sich zeigt und auf ein scheinhaftes inneres Königreich zurückgeworfen ist. Hier ist mit Otto Fenichel daran festzuhalten, dass die Psychoanalyse einzelner Antisemiten für ein Verständnis des Antisemitismus zwar unerlässlich ist, aber auf keinen Fall ausreicht, ihn zu erklären. Adorno ist davon überzeugt, dass insbesondere der autoritätsgebundene Charakter eine spezifische Affinität zu totalitären Ideologien besitzt. Selten aber wurden diese Verschränkungen und Übereinstimmungen zwischen privatem und öffentlichem Wahn unter gleichzeitiger Betonung der Grenze möglicher Anwendungen klinischer Kategorien auf politische Phänomene gründlicher untersucht als von dem sozialistischen Arzt und Psychoanalytiker Ernst Simmel. Simmel war der Erste, betont Horkheimer in seinem 1948 erschienenen Nachruf, der dem Ausdruck Massenwahn eine mehr als metaphorische Bedeutung gab, indem er zeigte, dass der Rassenhass den Psychosen, besonders der Paranoia, näher steht als den Neurosen. Das Hauptthema in Simmels massenpsychologischer Antisemitismusanalyse ist die Verwandlung von gesellschaftlich induzierter Irrationalität in die Pseudorationalität vermeintlich normaler Zustände. Dabei werden zunächst auch von ihm die wahnhaften Züge des Antisemitismus bestätigt. Dieses klinische Syndrom uneingeschränkter, aggressiver Destruktivität im Banne eines Wahns bei vollständiger Verleugnung der Realität ist uns als Psychose wohl bekannt, und zwar als paranoide Form der Schizophrenie. Daraus leitet er seine erste zentrale These ab. Als Massenphänomen sei der Antisemitismus keine Massenneurose, wie etwa von Otto Fenichel angenommen wird, sondern vielmehr eine Massenpsychose. Bei der Massenpsychose handelte es sich um eine kollektive Paranoia, die es erlaube, die Triebkräfte des primitiven Hasses und der Zerstörung an dem zum absoluten Feind deklarierten Juden festzumachen und über den Weg der Projektion, der realen Verfolgung und schließlich der Vernichtung kollektiv zu entfesseln. Was aber kann diese Definition des Antisemitismus als eine Massenpsychose unter sozialpsychologischer Perspektive leisten? Geht der ihr zugrunde liegende Vergleich mit der klassischen Psychose des Einzelnen über eine bloße Analogiebildung hinaus? Simmel spricht an vielen Stellen von der Ähnlichkeit individueller und kollektiver Regressionen, von Rückfällen auf vorsoziale und infantile Stufen, in denen die Quellen von Hass und Zerstörung lägen. Jede dieser Regressionen würde durch einen Bruch mit der traumatisch wirkenden oder aus anderen Gründen unerträglich gewordenen Realität ausgelöst. Die Flucht in den Wahn wäre somit in erster Linie immer eine Flucht vor der Realität. Daraus aber folgt auch für Simmel eindeutig, dass die auslösende Ursache der Massenpsychose des Antisemitismus auf der Realitätsseite, das heißt in den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen liegt, die den Drang zu einer projektiven Schiefheilung des eigenen Elends allererst hervorbringen. Bedeutet diese Parallelität zwischen privatem und kollektivem Wahn nun, dass der einzelne Antisemit ein Paranoiker ist? Simmel verneint diese Frage entschieden und kommt an dieser Stelle zu seiner zweiten Grundthese. Der einzelne Antisemit ist kein Psychotiker, er ist normal. Auch diese Feststellung wird von Adorno und Horkheimer geteilt, die davon ausgehen, dass die paranoiden, zu einer massenpathologischen Vergesellschaftung führenden Bewusstseinsformen den Anschein erwecken, als hätten die Mitglieder Angst davor, ihren Wahnsinn allein zu glauben. An der Verfolgung der kollektiven Hassobjekte stärkte sich der krankhafte Zusammenhalt. Das normale Mitglied aber löst seine Paranoia durch die Teilnahme an der Kollektiven ab und klammert leidenschaftlich sich an die objektivierten, kollektiven, bestätigten Formen des Wahns. Erst der Anschluss an eine pathologische Masse löst die kollektiven Regressionen mit einem signifikanten Anstieg feindgerichteter Hass- und Gewaltbereitschaft aus. Aber die Regression des einzelnen Mitglieds der Masse bleibt nur eine vorübergehende, die ihm im Vergleich mit dem echten Psychotiker einen wichtigen Vorteil verschafft. Sein in der Masse aufgegangenes Ich kann die subjektiv erfahrene Ohnmacht und das Gefühl des Ausgeliefertseins an undurchschaubare äußere Mächte durch die Partizipation an erlaubte und verordnete Orgien des Hasses und der Zerstörung kompensieren. Er erringt damit sowohl Triebfreiheit als auch die Macht über einen Teil der Wirklichkeit, die ihm fehlt. Dieser Umstand ermöglicht es ihm, mithilfe einer Massenpsychose zur Realität zurückzukehren, vor der der einzelne Psychotiker fliehen muss. Daraus ergibt sich schließlich Simmels dritte Hauptthese, die eine entscheidende Differenz zwischen individueller und kollektiver Psychose festhält. Die Regression in der Masse ist kein dauerhafter Zustand, denn dieses Ich rettet sich durch Untertauchen in einer pathologischen Masse vor individueller Regression, indem es kollektiv regrediert. Die Flucht in eine Massenpsychose ist demnach nicht nur die Flucht vor der Realität, sondern auch vor dem individuellen Wahnsinn. Kollektive Wahnvorstellungen nach dem Muster des Antisemitismus könnten zwar, so die Pointierung dieser These Simmels durch Adorno, den einzelnen Halbirren davon dispensieren, ein Ganzer zu werden. Man dürfe sich allerdings diejenigen, die psychologisch zu totalitären Systemen neigen, nicht als Psychotiker oder als Irre vorstellen. Vielmehr bewahrt das kollektive Warnsystem, dem sie sich verschreiben, offenbar die Einzelnen vor der offenen Psychose. Der abgekapselte Wahn erlaubt ihnen, in anderen Regionen nur umso realistischer sich zu verhalten. Durch Integration in den Kollektivwahn werden die Individuen mit der eigenen Desintegration durch die kollektive mit der privaten Paranoia fertig. Im Mittelpunkt von Simmels Argumentation steht nicht die Genese einer echten Wahnkrankheit, sondern eine mit primitiven Abwehrmechanismen gegen elementare Ängste verbundene Wahnbereitschaft, die zum allgemeinen Bestand individueller Dispositionen gehört. Deren manipulative Erweckung und Kanalisierung durch die totalitäre Politik des NS-Regimes bedeutet also selbstverständlich nicht, dass sich klinisch gesehen alle Deutschen am Vorabend des Faschismus auf dem Weg in eine Psychose befunden haben. Die paranoide Volksgemeinschaft ist keine massenhafte Zusammenrottung einzelner Wahnkranker. Sie wird zwar durch die Mobilisierung primitiver seelischer Mechanismen erzeugt, stattet aber die an ihr mit Gewinn Partizipierenden sogar mit einer gewissen Immunität gegen die Gefahr eines Ausbruchs psychiatrisch auffälliger Krankheiten aus. Der Hass wird durch diese Form der Vergemeinschaftung im Zeichen einer totalitären Ideologie pathologisch und die Wahrnehmung reflexhaft paranoid. Und doch kann der Durchschnittsantisemit gerade durch diesen Vorgang eine relativ normale, gut angepasste Persönlichkeit bleiben. Er geht seinen Geschäften nach, sorgt für seine Familie und so weiter. Doch er hasst die Juden und es tut ihm gut zu wissen, dass viele seiner Freunde seine Gefühle teilen. Ist der Antisemitismus erst einmal zu einer Massenpsychose geworden, erlaubt die akzeptierte Freisetzung des ihm innewohnenden Verfolgungs- und Vernichtungspotenzials eine Beteiligung des Einzelnen an Grausamkeiten in einem Ausmaß, das selbst extreme Gewaltformen mancher Krimineller und Psychotiker harmlos erscheinen lässt. Ohne dass der einzelne Massenmörder dabei selbst als kriminell gilt oder einer Psychose verfällt. Erst dieser normalisierende Effekt eines kollektiven Wahns macht den Ausbruch eines als völkische Rettungs- und Notwehraktion ausgegebenen Destruktionspotenzials massenpsychologisch möglich. Ist alles Grauen der zivilisatorisch erledigten Vorzeit durch Projektion auf die Juden als rationales Interesse rehabilitiert, so gibt es kein Halten mehr. Es kann real vollstreckt werden und die Vollstreckung des Bösen übertrifft noch den bösen Inhalt der Projektion. Der echte Wahnkranke aber, und das macht einen der Hauptunterschiede zum normalpathologischen Antisemiten aus, hat kaum eine selbstverantwortete Alternative. Dem gewöhnlichen Paranoiker steht für Adorno und Horkheimer die Wahl des feindlichen Objekts seiner Projektionen nicht frei. denn sie gehorcht den Gesetzen seiner Krankheit. Die kollektive Instrumentalisierung des Antisemitismus zur Erzeugung einer kriegs- und vernichtungsbereiten, zumindest aber Krieg und Vernichtung tolerierenden völkischen Gemeinschaft, ist hingegen ein Prozess, in dem der Mechanismus der pathischen Projektion von der Politik systematisch eingesetzt wird. Das heißt, das Objekt der Krankheit wird realitätsgerecht bestimmt und das Warnsystem zur vernünftigen Norm in der Welt. Der von Hitler geforderte Antisemitismus der Vernunft steht dabei nicht im Gegensatz zum fanatischen, affektbetonten Antisemitismus, sondern ist seine andere Gestalt, die die Entfesselung des antijüdischen Gewaltpotenzials als bürokratisch geregelter Verwaltungsakt in massenindustriellen Dimensionen erst möglich gemacht hat. Der unbedingte Realismus der zivilisierten Menschheit, der im Faschismus kulminiert, ist ein Spezialfall paranoischen Wahns, der die Natur entvölkert und am Ende die Völker selbst. Diesen komplexen Zusammenhang von Normalität und Pathologie müsste insbesondere in der sozialpsychologischen Antisemitismus- und Holocaust-Forschung weitaus gründlicher nachgegangen werden als bisher. Das Morden der Nazis geschah im Zeichen einer undefinierten Normalität, in der der Wahn und das Böse vom Charakter des Abweichenden befreit, nun zum Gebotenen und schließlich zur alltäglichen Gewohnheit wurde. Die komplexe Vorbereitung und weitverzweigte Organisation eines kühlkalkulierten Massenmordes, schreibt Jürgen Habermas, in den Hunderttausende verwickelt waren, hat sich ja im Schein der Normalität vollzogen, war auf die Normalität eines hochzivilisierten gesellschaftlichen Verkehrs geradezu angewiesen. Das Ungeheuerliche ist geschehen, ohne den ruhigen Atemzug des Alltags zu unterbrechen. In dieser nur scheinbar paradoxen Bewegung zwischen Normalität und Wahn im Spannungsfeld von Individuum, Politik und Gesellschaft liegt vermutlich einer der Hauptgründe für Adorno, den dafür verantwortlichen psychosozialen Mechanismus als pathisch und gerade nicht als pathologisch zu bezeichnen. Der Ausdruck pathisch verweist zwar auch auf den subjektiven Zustand eines allgemeinen Leidens in und an der Gesellschaft, ist aber eher im Sinne von Freuds Unbehagen in der Kultur als nach den Kriterien der psychiatrischen Krankheitslehre zu verstehen. Pathisch bezieht sich hier auf Leidenschaftlichkeit und einen Überschwang von Affekten, deren künstliche Erweckung und dramaturgische Inszenierung letztendlich zu einer reinigenden Befreiung von ihnen führen soll, der sogenannten Katharsis. Als pathisch bezeichnet Adorno jene zeitgemäße Krankheit der Normalen, die das herrschende Allgemeine immer wieder mit den typischen Erscheinungsformen eines Ausfalls der Reflexion sowie einer damit einhergehenden Kälte und Affektlosigkeit im Umgang miteinander hervorbringe. Pathische Gesundheit ist für Adorno ein zur Norm erhobener Infantilismus in der von der Kulturindustrie geprägten modernen Gesellschaft, der aber im Extremfall zu einer Reinigung von Affekten sowohl durch ihre Transformation in Gefühlskälte als auch durch ihre Entfesselung auf der Basis eines aggressiven Wahns geführt werden kann. Die psychischen Wurzeln dieses Potenzials liegen somit zwar in dem archaischen Modus des Umgangs mit sich und der Welt, seine kollektive Entfaltung aber ist unabdingbar an die politische Steuerung der gesellschaftlich ausgelösten und durch Krisen verstärkten Verzerrungen dieses unbewusst sedimentierten Musters innerer und äußerer Wahrnehmungsbereitschaft gebunden. Immer wieder insistiert Adorno darauf, dass die psychologische Dimension dieses Phänomens von der historisch-sozialen nicht bündig zu scheiden ist und meint damit: Spezifische gesellschaftliche Konstellationen begünstigen selektiv die Bildung ihnen gemäßer psychologischer Syndrome oder bringen sie wenigstens ans Licht. Wobei in Zeiten drohender Katastrophe insbesondere paranoide Züge mobilisiert werden und sich in die Normalität des Alltagsbewusstseins eingraben können. Der rassistische Antisemitismus, nach Alexander Mitscherlich das brutale Hauptstück der NS-Ideologie, erfüllte als Staatsdoktrin eine Hauptrolle bei dieser Mobilisierung. Entscheidend ist dabei in erster Linie nicht die tatsächliche Anzahl fanatischer und gewaltbereiter Antisemiten, sondern die politische Instrumentalisierung der identitätsstiftenden und loyalitätserzeugenden Funktion des Antisemitismus als Prototyp einer wahnhaften Realitätsverkennung mit massenpathologischer Wirkmöglichkeit. Die allgemeine Pervertierung der Wahrnehmung nach dem Muster der pathischen Projektion gehört zu den wichtigsten subjektiven Voraussetzungen einer kollektiv entfesselten und in die Tat umgesetzten Unmenschlichkeit. Angesichts eines durch verschärfte ökonomische Krisen und soziale Erosionen mit Sicherheit weiter anwachsenden Angstpotenzials sowie unter Berücksichtigung der Persistenz antijüdischer Einstellungen und Ressentiments kann es daher allein unter Hinweis auf eine funktionierende demokratische Gesellschaft keine Entwarnung geben. Bei der Bekämpfung des Antisemitismus in der Gegenwart geht es folglich nicht um die falsche Alternative zwischen totalitärem Wahn oder demokratischer Normalität, sondern um den Kampf für einen nicht-pathischen Umgang mit angstauslösenden gesellschaftlichen Zerfalls- und Transformationsprozessen. Zwei Stunden Sachzwang FM sind zu Ende gegangen und anlässlich des 75. Jahrestages der Novemberpogrome in Deutschland 1938 haben wir uns hier einmal mehr mit dem leidigen Thema des Antisemitismus beschäftigt. In den ersten 40 Minuten haben wir dazu einen Beitrag von Rainer Bakuni gehört. Nazi-Deutschland und die Ermordung der Juden Europas. Der ist 2001 erschienen im Buch Antisemitismus, die deutsche Normalität. Im Saira Verlag, erschienen in Freiburg 2001. Bakuni hat darin eine Art Chronologie der diskriminierenden und schließlich in den Massenmord des Holocaust mündenden Maßnahmen der Nationalsozialisten und ihrer Sympathisanten nachgezeichnet. Und der zweite, ungefähr doppelt so lange Beitrag, stammte von Rolf Pohl von 2009. Der antisemitische Wahn. Aktuelle Ansätze zur Psychoanalyse einer sozialen Pathologie. Rolf Pohl hat sich gefragt, woher kommt diese Brutalität, diese Verrohung, dieser Hass? Was geht in den Antisemiten vor sich, bis es so weit kommt? Wie kommt es zu einer solcher Art konformistischen Rebellion? Inwiefern ist der Antisemit normal und möchte es auch sein? Rolf Pohls Text ist im VS Verlag in Wiesbaden 2009 erschienen, im Buch Konstellationen des Antisemitismus. Theorie, Forschung, Praxis. Das war Sachzwang FM. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.